Drecksack, ich ripp dich um die Packs ab. Linker Drecksack, für immer 7-6er. Wenn ich mit der Gang bin, chill ich hinten in nem Benz ab. Doch auch wenn ich Golfer hinten, jibbe aus dem Fenster. Mitternacht wach in der Spielo, kein Klapp. Rastari, Brio, Pass, Malo, Bilo, Stasch, Satt. Ab Knast, wenn die Kripo einschnappt. Die Ironie ist ab, ich geb auf die Kripo kein Fuck. Gib den Beat, ich reiß ab, ist das Mikro gleich Platz. Darüber, dass man tags Plus macht und Minus bei Nacht. Ich zieh dir deins ab, bin alles andere als dein Freund. Denn nachts war man das Zeug, was man tagsüber bereut. Frag doch hier die Leute, das ist in Karlsruhe nichts Neues. Dass ich kann nachts überfallen, wegen 20, 30 Euch. Verkleideter Helfer und Freund, Kamera läuft. Wir haben nichts mit euch, also frag nicht nach dem Joint. Keiner zeigt Respekt, weg, keiner ist korrekt, weg. Kanak suchen Gründe und die Amja suchen Packs, Hex. Amjas kommen hinterrum und Kanaks kommen direkt. Also verteidig, was du hast und hintereinander ist dir weg, weg. Keiner zeigt Respekt, weg, keiner ist korrekt, weg. Kanak suchen Gründe und die Amjas suchen Packs, Hex. Amjas kommen hinterrum und Kanaks kommen direkt. Also verteidig, was du hast und hintereinander ist dir weg. Lass mich erzählen in 2 Minuten, was bei uns hier so passiert. Viele kennen die Streifen Routen, weil wir Bullen observieren. Du kannst so Fuffi oder Huni investieren. Aber wenn er weg ist, kann passieren, ist dann für dich hier. Denn wer spielen will, muss halt mal verlieren. Ist der Dschungel dein Revier? Oder änderst du als Futter fürs Getier? Du bist untermotiviert, versuchst mich zu kopieren. Auch kapierst, es gibt nur einen, der den Untergrund regiert. Lemon Haze, dass ich paffe, ich bin Haze, was will ich machen? Volles Klebrige, doch kein ekliges Blatte. Ich dreh ein und lache, wenn ich sehe, was sie machen. Ihr steht mir nicht im Weg, denn ihr steht in meinem Schatten. Erschwert nicht die Sache, kann da her mit der Patte. Wie, wann und wo ist im Ernst, war noch Latte. Doch funkst du mir in meine Mucke, merkt ihr, ich raff es. Und wir klären's hinter Trägen mit dem Herbertskanacke. Keiner zeigt Respekt, weg, keiner ist korrekt, weg. Kanaks suchen Gründe und die Amjas suchen Packs, Packs. Amjas kommen hinterrum und Kanaks kommen direkt. Also verteidig, was du hast und hintereinander ist dir weg, weg. Keiner zeigt Respekt, weg, keiner ist korrekt, weg. Kanaks suchen Gründe und die Amjas suchen Packs, Packs. Amjas kommen hinterrum und Kanaks kommen direkt. Also verteidig, was du hast und hintereinander ist dir weg, weg, weg.